Uns hat heute Abend sehr gut gefallen. Und euch scheinbar auch, ja? Okay, einer ist da, dem hat es super gefallen. Deswegen hört er überhaupt nicht mehr auf zu spielen. Danny!